Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast zum Metis-Projekt, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken. Zu finden sind wir auf www.metis.ethz.ch. Für die einen ist Omar Khayyam ein Prophet der Hedonisten, Agnostiker und Atheistinnen, für andere ein strammer Vertreter einer vermeintlich authentisch-persischen intellektuellen Tradition und wieder andere sehen in ihm einen Autor tief religiöser, mystischer Poesie. Seine Vierzeiler, die sogenannten Rubaiyat, sind sowohl in Europa und den USA als auch dem persischsprachigen Raum bekannt. Von Wein ist die Rede, von der Vergänglichkeit des Lebens, von Schicksalsergebenheit, aber auch vom Gebrauch des eigenen Verstandes in einer Welt, die uns letztlich unerklärlich bleibt. Was es mit Omar Khayyam und seinen Gedichten auf sich hat, darüber spreche ich heute mit Herrn Ulrich Rudolph. Herr Rudolph ist Professor Emeritus der Islamwissenschaften an der Universität Zürich und war schon einige Male bei uns zu Gast. Mein Name ist Anna Morawiec und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Rudolph. Hallo Frau Morawiec. Am Anfang eine ganz einfache Frage. Wer war denn Omar Khayyam? Er war ein islamischer Gelehrter aus Iran mit der üblichen Fähigkeit, zwei Sprachen, die damals alle Gelehrten in Iran hatten, also nicht nur die Muttersprache Persisch, sondern auch Arabisch. Seine Fächer Astronomie, Mathematik, Philosophie, wohl auch Medizin. Das heißt die rationalen Disziplinen, wie man sagte, nicht die religiösen, die auf eine Überlieferung oder auf den Koran zurückgehen. Daneben hat er Gedichte geschrieben, die aber offenkundig nicht gedacht waren, etwa für einen Hof oder für eine Öffentlichkeit, sondern entweder für ihn selbst oder für einen kleinen Kreis. Und um welche Zeit lebte Omar Khayyam ungefähr? Weiß man das? Man weiß es und es ist eine ziemlich spannende Zeit. Geboren Mitte des 11. Jahrhunderts und dann hat er gelebt bis vermutlich 1123. Das bedeutet historisch, er wird in dem Moment geboren, in dem die Seldschuken Iran erobern, die dann schließlich ja auch Bagdad erobern, 1055. Die sind in der Regel heute schlecht beleumundet, weil man den Medikus kennt, den Film vor allen Dingen, in dem sie ja immer als wissenschaftsfeindlich, als Fundamentalisten dargestellt werden. Das ist Propaganda. Die Seldschuken waren türkischstämmig, waren aber sofort kulturalisiert innerhalb dieses iranischen Raumes und waren wissenschaftsfördernd, freundlich. Kulturell vielleicht noch wichtig, relativ kurz vor seiner Geburt wirkte Avicenna, erste Hälfte des 11. Jahrhunderts. Mit ihm passiert etwas ganz Neues in der Philosophie, worauf wir noch kommen werden. Und für was war Omar Khayyam denn zu seiner Zeit bekannt? Sie haben schon erwähnt, er war Mathematiker, Astronom, Philosoph, Poet. War er all das schon zu seiner Zeit? Er war zu seiner Zeit, denke ich, vor allen Dingen der Astronom und Mathematiker. Also er stammte aus dem Nordosten Irans, Nishapur, wurde aber gerufen etwa im Alter von 25 nach Isfahan. Isfahan ist nicht die Hauptstadt der Seldschuken, die haben keine Hauptstadt, sondern sie ziehen herum mit dem Heer. Aber Isfahan ist trotzdem die bedeutendste Stadt schon in dieser Zeit. Und der berühmte Seldschuken-Wesir Nizam el-Mulk hat dort seine Domänen. Es gibt bis heute von ihm Gebäude in Isfahan. Deswegen hat man in Isfahan etwas vorbereitet, was das Seldschukenreich reformieren sollte, nämlich die Kalenderreform. Und für die Kalenderreform brauchte man mathematische Berechnungen und astronomische Beobachtungen. Zu diesem Zwecke wird der wohl 25-jährige Omar Khayyam nach Isfahan geholt, bleibt dort von etwa 1075 bis 1092, 17 Jahre immerhin, im Zentrum des Seldschukenreiches. Also und auch am Hof der Seldschuken, oder? Also sagen wir, am Hofstaat. Sie haben ja nicht einen Palast dort. Also sie wandern, wie das auch im Mittelalter in Europa ist. Also der Hof wandert im Grunde. Aber sie sind dort vertreten, insofern sie die große Moschee hat der Nizam el-Mulk gebaut. Wichtige Gebäude sind da und das Observatorium wurde dort eingerichtet. Das braucht ja einen festen Standort. Und ich nehme an, dass die Herrscher immer wieder vorbeigekommen sind in dieser Zeit. Dass er 1092 Isfahan verlässt, hat wahrscheinlich rein politische Gründe. der Sultan wird ermordet und der Wesir wird ermordet im selben Jahr. Und Omar Khayyam zieht sich zurück in seine Heimat. Also auch politisch sehr, sehr unruhige Zeiten. Jedenfalls innerseldschukische Schwierigkeiten. Es gab da auch Diskussionen mit anderen. Es gab auch durchaus Gegner und Feinde der Seldschuken, klar. Aber sie blieben an der Macht und er hat den späteren Seldschuken auch gedient. Also es ist nicht so, dass 1092 das Reich zerbricht, sondern es gibt einen großen Wechsel und große Figuren treten ab. Jetzt haben Sie gesagt, zu seiner Zeit war Omar Khayyam als Mathematiker bekannt, wurde auch als solcher von den Herrschenden berufen oder eingesetzt. Also scheint wirklich sehr bekannt gewesen zu sein und auch sehr kompetent. Für was ist er denn heute bekannt? Heute weiß man das mit der Mathematik noch schemenhaft. Von der Philosophie wusste man lange fast gar nichts. Aber die Poesie, die steht wohl im Vordergrund. Wir wissen nicht so genau ab wann. Aber beginnend etwa 100 Jahre nach seinem Tod immer wichtiger zu werden. Man wusste zu seinen Lebzeiten, dass er dichtet. Allerdings ist kein einziges Gedicht unter seinem Namen in der Lebzeit bekannt geworden. Also es gibt einzelne Verse, die man später ihm zugesprochen hat. Die wurden aber nicht unter seinem Namen damals überliefert. Warum auch, könnte man sagen. Ein Vers lebt erst einmal als Vers. Und die Frage, wer ihn gedichtet hat, steht nicht unbedingt im Vordergrund, wenn das kein Hofpoet ist, der dafür bezahlt wird, der dafür bekannt ist. Er hat wohl Arabisch und Persisch geschrieben. Man spricht sogar erst über die arabischen Gedichte. Das erste persische Gedicht, was ihm namentlich zugeschrieben wird, das geschieht etwa 75 Jahre nach seinem Wirken, Ende des 12. Jahrhunderts, bei Fakhreddin Arazi, das erste persische. Und dann steigern sich die Anzahl der Zitate, wobei wir natürlich immer schauen müssen, was wir kennen, kennen wir aus Handschriften. Und die Handschriften sind dann später. Also auch wenn wir von einem Autor etwas lesen und der Autor hat gelebt um 1200, 1220, ist die Handschrift möglicherweise Jahrhunderte später. Also die Frage, ob wir einen authentischen Text bekommen, der uns dann schon sagt, hier zu meiner Lebzeit ist Omar Khayyam da, oder ob etwas überliefert wird, was dann Jahrhunderte später niedergeschrieben wird, kopiert wird, mit Ergänzungen seines Namens, ist immer schwierig. Ab dem 13. Jahrhundert wird er als Dichter genannt, schließlich gefeiert. Die Anzahl der Gedichte, die in den Handschriften kursieren, werden immer größer. Und wir können davon ausgehen, dass dieses Renommee dann sich im Grunde gehalten hat, auch wenn es einen gewaltigen Aufschwung im späten 19. Jahrhundert bekommen hat, auch in Iran. Und Sie haben gerade gesagt, seine Philosophie war auch zu seiner Lebzeit noch nicht so bekannt. Ist dort die Überlieferungslage vergleichbar, also dass ihm auch erst im Nachhinein seine Philosophie zugeschrieben worden ist, oder sieht die Situation da anders aus? Da ist sie anders. Es gibt Texte auf Arabisch, es gibt sie auf Persisch in der Philosophie. Er ist vielleicht deswegen nicht so bekannt, weil er kein Revolutionär in der Philosophie war. Wir haben eine überragende Avicenna-Philosophie, die dominiert die Diskussion. Und wir haben im Gefolge von Avicenna eine Reihe von Denkern, die im Wesentlichen sich ihm anschließen. Da gehört er dazu. Können Sie vielleicht ganz, ganz kurz sagen, Avicenna, wer war das genau? Also Avicenna ist der Philosoph, der beginnend kurz vor 1000 bis 1037 in immer umfangreicheren Werken, die wir kennen, Sumae, Aristoteles neu interpretiert hat, unter Anwendung von Fragestellungen aus der islamischen Theologie, von Fragestellungen aus den anderen Wissenschaften, von neuplatonischen Gedanken, von Fragestellungen, die er von seinen Vorgängern Farabi und Kindi kannte, und dem es gelungen ist, quasi ein neues Curriculum aufzubauen. Vorher haben die Leute alle Aristoteles gelesen und dann entlang kommentiert. Nach Avicenna lesen sie Avicenna. Man liest nicht mehr Aristoteles, man liest Avicenna. Die Avicenna-Traktate sind angeordnet nach dem aristotelischen System. Logik-Traktate, Physik-Traktate, Metaphysik-Traktate. Aber er ist der Grundtext und er hat diese Zusammenfassung der Philosophie in verschiedenen Varianten niedergeschrieben. Hat ein ganz ausführliches Werk, die Heilung, die dann auch übersetzt worden ist, zu einem Gutteil ins Lateinische, ins Hebräische zum Teil auch. Er hat ein Spätwerk, in dem er das alles stilistisch elegant in Andeutungen formuliert. Das war in der islamischen Welt fast noch wirksamer. Das sind die Texte, über die man nachdenkt, also quasi das neue Paradigma, was nun da ist. Und alle, die nach ihm schreiben, kennen seine Werke und müssen sich entscheiden, dafür oder kritisch dazu. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Khayyam hat sich entschieden dafür. Khayyam gehört in die Linie der traditionellen Leser von Avicenna. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, wir haben einmal über Al-Rasali gesprochen, kritischer Leser von Avicenna. Der kannte Avicenna bestens, wie man sieht, aber er versucht in Hauptpunkten zu sagen, so geht's nicht. Khayyam kritisiert Kleinigkeiten, Details. Also er ist ein Avicenna-Exeget, ein Avicenna-Jünger, der für die Verbreitung der Philosophie etwas tut, relativ kleine Traktate geschrieben hat, keine auffälligen Werke. Und deswegen könnte ich jetzt einfach sagen, man brauchte Khayyam nicht. Er hat jetzt nicht viel hinzugefügt. Man hat eigentlich Khayyam dann gelesen, wenn man in diesen philosophischen Zirkeln Avicenna-Texte gelesen hat und an bestimmte Fragen kam und dann schaute, was meint der dazu, was meint der dazu. Und zu bestimmten Fragen von Avicenna kennen wir seine Meinung. Das ist dann interessant. Aber das ist nicht grundsätzlich abweichend, nicht grundsätzlich innovativ, sondern sehr affirmativ. Und also seine Philosophie steht im affirmativen Verhältnis zu einem Vorgänger, zu Avicenna. Wie sieht es bei seiner Poesie aus? Was macht seine Dichtung aus? Die Poesie hat verschiedene andere Register. Das eine ist, dass er Fragen aufwirft. Ich finde, das ist eigentlich eines der Hauptkennzeichen dieser Verse. Wir haben es ja mit vier Zeilen immer zu tun. In vier Zeilen wird sowieso kein System entworfen, es wird auch nicht verteidigt, aber es werden Fragen gestellt. Und das sind ganz offenkundig Fragen, die er sich selbst stellt. Es sind Momente, in denen er entweder bilanziert oder resoniert. Wie kann das sein? Warum ist es so? Die nehmen nicht unbedingt Bezug auf bestimmte Punkte in Avicennas Philosophie. Manchmal ist es sogar schwierig, die Verbindung herzustellen. Aber sie nehmen ganz stark Bezug auf Lebenserfahrungen. Sodass ich also mögliche Zweifel, die Omar Khayyam sicher hatte, in der Poesie artikulieren, während er in der Philosophie ein Lehrwerk tradiert, fortsetzt und das erst einmal wiedergibt und erklärt. Die interessante Frage wäre dann, hält er die Antworten von Avicenna für ausreichend? In welchem Verhältnis steht das miteinander? Aber man kann schon immer wieder einen Dialog herstellen zwischen den kritischen, skeptischen Anmerkungen, die in der Poesie kommen, und dem dogmatischen Werk, was in den Prosatexten dargestellt wird. Und gibt es da unterschiedliche Arten und Weisen, die Gedichte mit der Philosophie in Verbindung zu bringen? Sie haben jetzt gerade gesagt, die Poesie ist eher zweifelnd. Seine Philosophie folgt eben relativ dogmatisch etwas Existierendem. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das zusammenpasst. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen. Das ist ja die große Frage in der Forschung seit langem, wie wir das zusammen denken können. Wichtig ist auch noch, was ich mit Registern meinte. Es sind sprachlich verschiedene Register. Hier Arabisch in der Regel in der Philosophie, obwohl er auch Persisch geschrieben hat. Hier Persisch. Das heißt andere Adressaten. Die Poesie richtet sich an ganz viele. Die ist direkt zugänglich. Ein Lehrwerk auf Arabisch richtet sich an Schüler, denen man im Kreise das erklärt. Dann ist es so, dass in der Poesie natürlich es eine lange Tradition gibt, bestimmte Themen zu behandeln. Also beispielsweise die Frage nach Liebe, die Frage nach der Natur, die Frage nach Rangstreit, also Schmähgedichte, Lobgedichte für Herrscher. Es gibt so ein ganzes Set. Es gibt auch die Gattung von Lehrgedichten, hat Avicenna übrigens auch gemacht, also seine eigene Philosophie zusammengefasst zu bestimmten Punkten in einem Lehrgedicht. Oder seine Medizin zusammengefasst in einem Lehrgedicht. Da ist der Zweck, ein Gedicht kann man sich besser merken. Also wenn ein Student, Studentin das hört und memoriert und als Gedicht sich aufsagt und die Hauptpunkte dann hat, dann ist es wie so ein Skript. Und am Skript entlang kann man sich dann Notizen machen. Also Poesie ist sowieso eines der Hauptausdrucksmittel. Und in einer Gesellschaft, die zum großen Teil wahrscheinlich illiterat ist, ist es sogar viel wichtiger als Prosatexte. Für Prosatexte musste man gebildet sein, musste lesen können, musste in die Schule gehen, musste andere Sprachen, Arabisch können. Für persische Gedichte brauchte man seine Muttersprache und man hat das verstanden. So, jetzt haben wir da also einen breiten Raum, an den sich die Gedichte wenden können, die man auch zu Hause privat oder abends mit Freunden liest. Es gibt schon vor Khayyam kritische Gedichte. Wir haben einzelne Autoren, die auch schon ihre Skepsis ausgedrückt haben in Gedichten. Der berühmteste wahrscheinlich Abul Ala el-Ma'arri, ist nicht allzu lange vor ihm, der große blinde Dichter, der sehr, sehr kritische Fragen stellt und dabei auch Risiken eingeht, ganz offenkundig in Syrien. Also die Möglichkeit, dass man die Poesie nutzt, um solche Fragen aufzuwerfen, die war schon da. Was ist der Vorteil von Poesie? Wir könnten jetzt sagen, dann kann man den Zweifel doch weniger eindeutig ausdrücken. Aber vielleicht ist das genau gewünscht. Vielleicht ist die Poesie ein Mittel, etwas auszudrücken, was man in verschiedenen Weisen verstehen kann und was ein kritischer Leser als Kritik versteht, ein anderer möglicherweise als Bestätigung, ein anderer möglicherweise als profan oder als mystisch. Genau die Tatsache, dass man damit ganz verschieden umgehen kann und dass man etwas quasi, ich will nicht sagen in die Diskussion, aber in die Öffentlichkeit hineinwirft, ist anregend und aufregend und ist etwas ganz anderes, als in der Matrasa zu sitzen, einen Text durchzugehen und zu sagen, heute sind wir bei Kapitel so und so in den Kategorien, jetzt lesen wir als nächstes das nächste Kapitel und so weiter. Also er knüpft an eine Tradition an, aber er treibt sie auf die Spitze. Und die Philosophie und die Poesie hatten auch offensichtlich unterschiedliche Ansprüche oder wurden in unterschiedlichen Kontexten rezipiert, rezitiert ja. Und angewendet so. Und es war gar nicht der Anspruch da, dass die Poesie dann exakt das, was in der Philosophie schon ausgedrückt wurde, exakt das nochmal ausdrückt, aber in anderer Form. Nein, der Anspruch war nicht. Der war nur bei diesen Lehrgedichten, also mnemotechnisch. Aber bei allen anderen war das die Freiheit des Ausdrucks, die man geschätzt hat. Nehmen wir ein Beispiel aus der Mystik, das ganz berühmt ist, Ibn al-Arabi, der bekannteste Sufi überhaupt, mit seinen immensen Traktaten und daneben seinem Divan von Gedichten. Und in diesen Gedichten wird das nicht wiederholt, aber es werden bestimmte Momente, Emotionen, Gedanken auf den Punkt gebracht, auf eine ganz andere, intensive Weise. Und wir haben also auch von einem Ibn al-Arabi beides. Und es ist nicht so, dass wir das einfach aufeinanderlegen könnten und sagen, aha, hier Seite so und so im Prosatext ist im Gedicht Zeile 5. Das sind andere Stimmungen, die ausgedrückt werden. Und deswegen ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir zwei Genres haben. Und von der Tradition her, das muss man einfach bedenken, die Gedichte sind älter. Die gab's immer schon. Bevor die Sprache schriftlich fixiert wurde, die Texte schriftlich fixiert wurden, wurde oral weitergegeben, Dichtung, aber nicht Prosatexte. Und insofern ist das ein Medium, was für alle selbstverständlich ist. Das ist nicht, für uns heute ist es eine Art Zusatzmedium. Es gibt dann auch noch Gedichte. Wir müssen das umkehren. Gedichte sind sowieso da. In Gedichten drückt man seine Freude aus, seine Liebe aus, seine Verzweiflung aus, lobt den Herrscher und all diese Dinge. Das ist wie selbstverständlich. Die Herrscher haben auch Poeten am Hof. In Gedichten wurden verbotene Dinge ausgedrückt. Gedichte über Wein. Gibt es da ganze Sammlungen von Weingedichten auf Arabisch? Jetzt könnte man sagen, das ist doch verboten. Ja, aber das Verbotene ist vielleicht umso reizvoller und umso wichtiger, es mehrdeutig auszudrücken. Es könnte ja auch der Wein der Erkenntnis sein und so weiter. Und diese Medien sind ohnehin da und diese nutzt er für seine Zwecke, wobei er eine Sprache entwickelt, die knapp, klar, lakonisch ist. Das sind ja keine überschwänglichen Gedichte, sondern das sind Gedichte, die in kürzester Frist Dinge auf den Punkt bringen und durch diese sprachliche Brillanz, aber lakonische Brillanz, etwas besonders ausdrücken können. Ja, da werden wir nachher noch ein Gespür oder vielleicht auch einen Einblick dafür bekommen. Es gibt, so viel ich weiß, bis zu 1400 Gedichten, die Khayyam zugeschrieben werden. Jetzt haben Sie vorher gesagt, die wurden ihm sowieso alle erst nach seinem Tod zugeschrieben. Mhm. Wie ist es? Kann man davon ausgehen, dass Khayyam 1400 Gedichte geschrieben hat? Oder waren das eigentlich viel weniger? Wie kann man ein echtes Khayyam-Gedicht erkennen? Das ist schwierig. Es waren ganz sicher sehr viel weniger. Aber es gibt zwar Versuche mit Handschriftenvergleichen und Überschneidungen, quasi einen Urkorpus herzustellen. Selbst die iranischen Literaturwissenschaftler, die ja da eine ganz andere Möglichkeit des Vergleichens haben, sind sich nie einig geworden. Also weil sie an den Quellen sitzen? Oder? Weil sie an den Quellen sitzen, weil sie die Metaphern natürlich noch viel besser einschätzen können. Seit wann hat man diese Metapher verwendet? Womit korrespondiert er möglicherweise? Oder wenn man dann merkt, das ist eine Reaktion auf ein späteres Gedicht von Saadi oder so etwas, dann kann das nicht von ihm selbst sein. Aber die streiten sich bis heute. Und ich glaube, der Minimalkonsens wäre also, zwischen 25 und 30 sind sicher von ihm, aber wie weit wir dann hochgehen, ist vollkommen umstritten. Ob wir überhaupt dreistellig werden sollen, oberhalb von 100, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht sicher. Das hat damit zu tun, dass in den Gedichten sich ja eine Stimmung ausdrückt und ein Habitus, den man sehr wohl nachahmen kann. Also die Gedichte sind nicht so komplex, nicht so kompliziert, dass jemand jetzt Schwierigkeiten hätte, vielleicht nicht im selben Sprachniveau in jeder Hinsicht, aber doch ziemlich ähnlich, etwas auch zu formulieren. Wenn man also sagt, diese Stimmung überzeugt mich und dann wird Khayyam zu einem Symbol für etwas, dann ist es in diesem Falle nicht so schwierig gewesen, glaube ich, Nachdichtungen zu formulieren. Also wird Khayyam von einem Dichter, der etwas ausdrückt, zu einem Medium, das anschließend genutzt wird und in dem das viele benutzen, unter dessen Titel viele ihre vielleicht ähnlichen Gedanken oder das, was sie für das Ähnliche halten, ausdrücken. Dann kann man davon ausgehen, also wenn wir davon ausgehen, dass Khayyam tatsächlich der Dichter einiger Gedichte war, dann kann man davon ausgehen, da gibt es ein paar authentische Gedichte, die aber gar nicht von den nicht authentischen wirklich zu unterscheiden sind, weil sie eben die gleiche Stimmung aufgreifen oder vielleicht auch ja, Ausdruck einer ähnlichen Verfassung sind. Das ist auf jeden Fall der Versuch von denjenigen, die nachgedichtet haben. Ich wäre sicher, dass es Gedichte von einem ursprünglichen Khayyam gibt. Ich bin eigentlich auch sehr sicher, dass wir da von der gleichen Person reden wie bei dem Philosophen und Mathematiker. Einige Kriterien, wie beispielsweise, wenn dann sein Name im Gedicht vorkommt, das finde ich etwas, was wahrscheinlich problematisch ist. Das ist ja wie, ich binde mich daran, Khayyam, jetzt mach so und so. Das gibt ja Gedichte in dieser Art. Das würde mich zum Beispiel skeptisch stimmen. Und dann kann man, glaube ich, begrifflich arbeiten. Da muss man aber dann sehr genau an den Texten schauen. Gab es diesen Begriff da schon? Ist der so verwendet worden? In welchem Kontext können wir den verorten? Aber wir kennen das auch von anderen Gedichtgattungen. Nehmen wir mal etwas ganz Komplexes. Altes Testament, die Psalmen. Es gibt sie. Und wie viele psalmenähnliche Werke sind später geschrieben worden, weil Psalm als solches zu einem Modell wurde. Und so, glaube ich, sind Vierzeiler zu einem Modell geworden. Und Vierzeiler sind dann speziell verwendet worden in seiner Tradition für Inhalte, die man mit ihm verbunden hat. Und Vierzeiler heißt einfach, dass das Gedicht vier Zeilen hat, oder? Ja. Okay. Das ist keine Erfindung von ihm. Er hat sich dessen bedient, aber er hat das so zur Meisterschaft gebracht, dass die anderen Vierzeiler völlig im Hintergrund sind. Es gibt sie auf Arabisch, gibt es Vierzeiler, es gibt sie auf Persisch. Keine von denen ist meines Wissens ähnlich bekannt wie die von Omar Khayyam. Ja, letztens ist mir was Lustiges passiert, nämlich habe ich vor einer persischsprachigen Gruppe ein Khayyam-Gedicht zum Besten gegeben, ist das Einzige, was ich kann. Und dann kam als Reaktion zurück, ah ja, ihr Europäer, ihr mögt Khayyam, ganz klar. Was ist da dran? Also ist es tatsächlich so, dass Khayyam in Europa besonders beliebt ist? Das ist, glaube ich, eine Übertreibung. Er ist in Iran extrem populär, auch heute. Aber das Verhältnis dazu ist möglicherweise anders. Es ist von außen sehr viel einfacher, einen quasi literarischen Zugang dazu zu haben und Stimmung damit zu verbinden, auch für uns heute, weil sie in vieler Hinsicht modern wirken. In Iran selbst denke ich, dass es zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Rezeptionen gegeben hat. Heute etwa wird er gerne verwendet im Sinne von Kritik. Und zwar Kritik nicht jetzt in einem plumpen Zusammenhang, in dem man sagen würde, wir sind gegen Religion oder so etwas. Nein, nein. Aber im Sinne von absolutes Wissen, wer beansprucht hier absolutes Wissen und meint, das alles wissen zu können? Und er hat ja wunderbare Gedichte, in denen er es auf den Punkt bringt, wir können das nicht wissen. Oder wir tun nur so. Oder wer so tut, der macht etwas, was nicht stimmt. Also es gibt kritische Momente, die spielen und in denen man ausdrücken kann eine Stimmung von, liebe Leute, wir sind eure Dogmatik leid. Wir sind eure angeblich so klaren Beweise und Überzeugungen leid. Umgekehrt werden diejenigen, die ihn nicht in dieser Weise lesen wollen, heute sagen, ihr missversteht ihn, da gibt es doch Dinge, die immer schon sufisch gedeutet worden sind. Das ist halt eine tiefe Religiosität und so nehmen wir ihn. Ähnliche Diskussion übrigens bei Hafiz, wobei Hafiz viel komplexer ist. Die Gedichte sind viel komplexer. Aber auch da wird das versucht und es ist unmöglich, in Iran Hafiz nicht zu lesen und nicht in der Schule zu nehmen. Aber es gibt dann Versuche, nicht alle Gedichte, bestimmte Interpretationen. Die Dichtung ist so wichtig für Iraner, übrigens auch für Araber, dass sie nicht wegzudenken ist aus dem Leben. Das ist eigentlich das Medium. Überspitzt wieder gesagt, könnte man sagen, in Iran wird sehr viel mehr mit Gedichten assoziiert und argumentiert als mit dem Koran. Und jetzt hat man dieses Bildungsgut, dieses Kulturgut und den Stolz darauf und muss damit irgendwie umgehen. Und in diesem Kontext haben wir es mit etwas sehr Lebendigem zu tun, auch heute. Deswegen meine Bedenken zu sagen, ja, in Europa ist man begeistert, aber in Iran spielt es keine Rolle. Das hätten manche Iraner gerne, dass es keine Rolle spielt, aber es tut sie. Und wie kommt es, dass er auch in Europa so bekannt ist? Also man muss sagen, so zum Beispiel Rumi oder so ist in Europa auch berühmt. Mhm. Wie kam Khayyam zu seiner Berühmtheit in Europa? Spätes 19. Jahrhundert, das ja eine Zeit ist, in der, auch davor, immer wieder bestimmte Dinge aus dem Kontext, dem nahöstlichen, mittelöstlichen Kontext, nach Europa hinübergeschwappt sind, zum Teil vergessen wurden, zum Teil begeistert aufgenommen wurden. Nehmen wir das erste Beispiel, deutlich früher, 1001 Nacht. Europa schwärmt davon, viel mehr natürlich als die arabische Literatur, wo das als zweitklassig galt, wo das durch die europäische Rezeption aufgewertet worden ist. Das wäre so ein Beispiel. Hafiz war schon zur Goethezeit da, wie wir ja wissen. Dadurch, dass er übersetzt war von Hammer Purgstall und Goethe begeistert war und daran ja seinen westöstlichen Divan entwickelt hat. Jetzt gibt es im 19. Jahrhundert diese interessante, komplexe Situation des Zugriffs der europäischen Mächte auf diese Welt immer stärker. Indien, Engländer, Iran und Indien sind in gewisser Weise durch das Persische sehr eng natürlich auch verbunden. Und eine Mischung aus auf der einen Seite Romantik, auf der anderen Seite Neugierde, also Exotismus auch, führt dazu, dass relativ viele persische Dichter im 19. Jahrhundert auf Englisch übersetzt werden. Omar Khayyam, Ende der 1850er Jahre, Fitzgerald, die berühmte Übertragung, in der ersten Ausgabe kein Erfolg. Wenige Jahre danach entdeckt aber jemand, der sich linguistisch interessiert, der sich auch für Indien interessiert, den Text, findet das wunderbar, macht ihn bekannt. Zweite Auflage, es wird erfolgreich. Und Fitzgerald ist der erste Übersetzer von Omar Khayyam ins Englische. Habe ich das richtig verstanden? Ja, jedenfalls derjenige, der, ich weiß nicht, ob einzelne Gedichte schon einmal da waren, aber er unter dem Titel, das sind jetzt hier die Rubaiyat von Khayyam, gibt das heraus. Jetzt muss man bei dem Wort Übersetzung sehr vorsichtig sein. Es ist manchmal fast schwierig, den persischen Text hinter dem Englischen zu identifizieren. Nicht immer, aber er ist extrem frei. Und er geht eigentlich mit Khayyam um, wie die späteren persischen Nachdichter, von denen wir gesprochen haben. Er hat ein Khayyam-Bild, was er auf Englisch wiedergibt. Und das kann am persischen Text nah sein, muss aber ganz und gar nicht sein. Und in diesem Bild ist ein Khayyam da, der für nicht wenige in dieser Zeit in Europa, auch Nordamerika, attraktiv ist. Khayyam, ein Freigeist. Khayyam, ein Hedonist. Ein Epikureer. Da sieht man schon, wie die Bilder verwendet werden. Epikur ist auch so ein Symbol. Epikur gilt als der Lustphilosoph und wir wissen genau, dass das in dieser simplen Form völlig falsch ist. Aber er hat das Etikett bekommen. Und wenn jetzt Khayyam dort angebunden wird, der arabische Epikur, der arabische Hedonist und so weiter, dann merkt man wiederum diesen orientalistischen Zugriff. Ja, wunderbar. Dinge, die wir uns in Europa gar nicht so leisten und erlauben können, werden dort schon lange artikuliert. Fantastisch. Das späte 19. Jahrhundert ist eines mit starker Religionskritik in Europa, mit Individualismus, aber auch mit Romantik, die fortbesteht, mit dem Zertrümmern von Philosophie auch, also von philosophischen Gewissheiten. Steht natürlich Nietzsche jetzt für uns im Vordergrund. Aber das wird auch alles häufig zusammengedacht bis heute. Aha, da gibt es solche Tendenzen so früh schon in der islamischen Welt. Großartig, machen wir sie uns zu eigen. Und ich glaube, dass das den Erfolg dieser englischen Version von Fitzgerald vor allen Dingen ausgemacht hat. Ihn haben Personen gelesen, die etwas Libertäres damit verbunden haben, etwas Freigeistiges damit verbunden haben, Kettensprengendes damit verbunden haben, wie gesagt, auch Hedonistisches, auch wenn das nicht wirklich klar ist. Also eine wahrscheinlich Opposition gegenüber viktorianischem Puritanismus. Also auch eine, ich sage jetzt einfach mal Instrumentalisierung, es hört sich jetzt negativ an, aber auch eine Instrumentalisierung dieser Gedichte für eigene, vielleicht auch politische Zwecke oder eigene Bedürfnisse im Verhältnis zu seiner Zeit oder zur gesellschaftlichen Situation. Ich denke, also eine Positionierung des Lesers, der Leserin, die dann sagt, ich bin mit Khayyam verwandt, meine Lage heute, die Opposition gegenüber diesen Staatslehren, Kirchenlehren und so weiter, ist so da, wie er in der Opposition stand. Das findet seinen wunderbaren Ausdruck und ich kann weit zurück und das in einer fremden Kultur noch einmal besonders exotisch ausgedrückt vorfinden. Also auch so eine Bestätigung dessen, nach was man sich selbst sehnt, irgendwo unerreichbar in einer anderen Kultur, anderen Sprache, aber das quasi als Bestätigung nehmen, ah, das gab es ja dort auch schon. Ja, geht übrigens bis heute weiter, wenn ich das kurz einschieben darf. Gerne. Vor kurzem las ich eine Khayyam-Interpretation in einem kleinen Buch über die Geschichte der islamischen Philosophie, wo er als Beispiel genommen wurde. Überschrift des Kapitels, Omar Khayyam, der Existenzialist. Wie gesagt, vor kurzem publiziert. Und da wird argumentiert, er denkt über Existenz nach. Er hat die Fragen, die wir an das Leben, an das Sein richten. Er macht das so wie Nietzsche, es wird dann dort sofort verglichen. Und dann wird dort behauptet, die Geschichte des Existenzialismus in Europa ist eine, die beginnt im späten 19. Jahrhundert. Gut, wir alle wissen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt erst en vogue gewesen ist, aber die dort zurückgeführt wird ins späte 19. Jahrhundert. Und dann kommt der Satz, wohingegen es in Iran schon im 12. Jahrhundert der Fall war. Mit Stolz. Das ist etwas Ähnliches. Und deswegen meine ich, diese anglophone Begeisterung in bestimmten Gruppierungen des späten 19. Jahrhunderts, die spiegelt sich geradezu, wenn jetzt heute jemand in diesem Fall auf Deutsch tatsächlich schreibt, ja großartig, Fragen, wie sie die Existenzialisten, wie sie Nietzsche gestellt haben, sind schon bei Khayyam da. Das ist die Perspektive, mit der man darauf schaut. Und man müsste dann im Einzelnen prüfen, wie viel davon hat seine Berechtigung. Ich will es ja gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht bedenkenswert wäre. Aber man sieht das Etikett. Ja, es kam jetzt auch gerade vor so ein Labeling, so ah ja, ein eben Agnostiker oder ein Existenzialist oder irgendwie. Genau. Mhm. Jetzt haben wir schon viel über die Gedichte gesprochen. Jetzt wollen wir einfach mal einen Eindruck, so ein bisschen vom persischen, aber dann auch vom deutschen Klang der Gedichte hören. Ich würde mich jetzt mal am Persischen versuchen. Das persische Gedichtlesen ist eine hohe Kunst, die ich nicht beherrsche, aber ich gebe mein Bestes. این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت کس نیست که این گوهر تحقیق و صفت هر کس سخنی از سر سعادا گفتند زان روی که هست کس نمی داند گفت. Das war das Persische und das Deutsche lautet folgendermaßen. Das Meer des Seins erschien aus dem Verborgenen. Keiner durchbohrte diese Perle der Wirklichkeit. An jeder Sprach entsprechend seiner Laune, das Wesen der Dinge weiß keiner zu bestimmen. Das ist eine Übersetzung von Atabey. Was sagt uns dieses Gedicht, Herr Rudolf? Das ist ein spannendes Gedicht. im Persischen sowieso, auch in der Übersetzung. Wenn wir anfangen mit diesem Meer des Seins, Bahr Wujud. Wujud ist der Grundbegriff bei Avicenna. Also nicht, dass er als erster darüber sprach, aber seine ganze Metaphysik geht davon aus, dass das Sein A, das Grundfaktum überhaupt ist und B, dass wir es als erstes wissen und kennen. Wir brauchen gar keine Erkenntnisvorgänge in uns. Wir haben bereits primär das Wissen, dass es Sein das gibt. Wir können davon ausgehen. Wujud. Dieses Wujud kommt in Wellen bei Avicenna von einem ersten Prinzip. Bei Khayyam sind es mehr die Wellen im Leben, also das Auf und Nieder. Bahr Wujud, also das Meer des Seins, in das wir geworfen werden. Wobei schon diese Kombination von Wörtern früher existierte. Die Kombination von Wörtern vor allen Dingen dann gipfelte in dem Satz ein Meer ohne Ufer. In der Mystik ist das vor allen Dingen so. Das Sein ist ein Meer, in dem man sich verliert, wo man nie ans Ufer kommt. Übertragen, unser Bezug zu Gott ist ein Meer, wo man nicht an ein Ufer kommt. Übertragen, der Koran ist ein Meer ohne Ufer, wo man endlos darin schwimmen, denken und aber so weiter also kann. Aber es ist was Gutes, ohne Ufer etwas zu sein. Gutes. Es ist nicht was Furchterregendes zum nicht Beispiel. Nicht furchterregend, aber wir sind in einem Meer drin. Und ein Meer ist immerhin ein Meer, was uns, wenn es keine Ufer gibt, ja nicht so ohne weiteres Orientierung gibt. Wir werden immer wieder mitgenommen. Das scheint mir einmal das eine zu sein. Wir haben also eine Situation, bei Heidegger wäre es die Geworfenheit, aber es ist eben dieses Teil des Seins, mit der großen Frage natürlich dann, ist es ein Sein, pantheistisch, oder können wir das gliedern in Distinktionen? Dann kommt die zweite Zeile. Und die zweite Zeile heißt in der deutschen Übersetzung, wenn Sie es gerade nochmal vorlesen. Keiner durchbohrte diese Perle der Wirklichkeit. Perle und Wirklichkeit. Liest man das so auf Deutsch, dann denkt man, gut, die Wirklichkeit ist einfach wiederum dieses Meer des Seins. Und die Perle ist dann etwas Undurchdringliches an dieser Stelle. Im Persischen heißt das ja Gohad für die Perle, wie es dann da heißt. Und es heißt anschließend Tahqiq. Beides ist viel komplexer, wenn man das philosophisch liest. Gohad ist natürlich das Juwel, ja, die Perle. Aber es ist im Persischen der Ausdruck für das, was wir Substanz, Wesen nennen. Jauhar. Also das hat tatsächlich eine philosophische Bedeutung und eine, sagen wir, alltagssprachliche Bedeutung dann hier. Und Philosophen lesen das natürlich in ihrer Sprache. Man hat das sogar genommen im Persischen, auch im Arabischen, Jauhar für Substanz, weil man das Juwel als das Kernstück des Seins, als das Edle des Seins, als das Herausragende des Seins verstanden hat. Also der Substanzbegriff wurde mit Gauhar wiedergegeben. Das, was er Wirklichkeit nennt, Tahqiq. Tahqiq ist natürlich auch die Verwirklichung von etwas, die Realisation. Aber Tahqiq ist vor allen Dingen für die Philosophen Nachdenken, Überprüfung, Verifikation. Also nicht nur in die Wirklichkeit setzen, sondern prüfen, ob es wirklich stimmt. Ob es Haq ist, ob es richtig ist. Die ganze Philosophie, die spätere, beschreibt ihren eigenen Anspruch als den des Überprüfens, Tahqiq, Verifikation, würden wir sagen. Nimmt man das, dann steht in der zweiten Zeile, niemand kann wirklich durchdringen den Kern der reflexiven Überprüfung des Seins, der Verifikation. Also niemand kommt beim Nachdenken bis zum Ende. Also quasi auch die Philosophie bringt uns nur sehr begrenzt was, richtig? Ja, also man kommt nicht durch die Perle ganz durch. Man geht hinein, aber man kommt nicht bis zum Ende. Das ist etwas ganz anderes als das, was Atabey sagt. Damit will ich nicht sagen, dass man es nicht so verstehen kann wie er, aber ich denke, ein philosophischer Leser, der Tahqiq ständig in seinen Texten liest, wird das so assoziieren. Gut, und dann haben wir jetzt die Situation, dass eigentlich zwei Dinge beschrieben werden, wir in einem Meer des Seins, in dem wir aber nicht von uns aus ganz bis zum Ende der Erkenntnis kommen können. Das kann man jetzt ganz unterschiedlich deuten als Agnostizismus, ja, aber vielleicht auch als eine gewisse Form der Bescheidenheit, dass man mit der menschlichen Ratio nicht das ganze Komplexe dieses Meeres des Seins durchdringen wird. Es bleibt offen. Und sagt uns das auch etwas über das Verhältnis, das Khayyam zwischen Philosophie und Poesie gesehen hat? Also ist die Poesie für Khayyam etwas, was dort anfängt, wo die Philosophie eben nicht weiterkommt, wo sie stecken bleibt, wo sie die Perle nicht durchbohren kann? Also ich weiß nicht, ob die Formel richtig ist, aber die wäre ein möglicher Ansatz, zu sagen, dass Khayyam seine Hauptfragen in poetische Bilder gebracht hat. Und dass er diese Fragen an sich selbst oder auch an seine Texte hat und dass er die Fragen aber gleichzeitig innerhalb dieses systematischen Vorgehens einer Metaphysik von Avicenna, die ja deduziert, sie nicht abhandeln kann, die Philosophie deswegen nicht in Frage stellt, aber auch nicht behauptet, damit alles gleich gelöst zu haben. Es gibt ein anderes Beispiel, an dem man sich das vielleicht noch deutlicher klar machen kann. Er schreibt ja an bestimmten Stellen etwas über unsere Geworfenheit im Sinne von Erleiden, was wir alles in dieser Welt über uns ergehen lassen müssen. Es gibt da etwas, was sich das Himmelsrad, das sich um uns dreht, die Kräfte, die auf uns einwirken, die er mal so beschreibt und am Ende sind wir dem ausgeliefert. Und es gibt Dinge, die uns plagen. Vielleicht können wir nachher noch Beispiele dafür sehen. In seiner Philosophie gibt es dazu eine mögliche Antwort. Warum gibt es Schlechtes? Warum gibt es Böses in der Welt? Aber ist die Antwort wirklich ausreichend? Die Antwort ist interessant. Er hat dort einen Bezug letztlich zum Neuplatonismus, also zu gewissen Theodizee-Vorstellungen, die man immer schon kennt, die aber ein bisschen genauer ausführt und weiterdenkt. Er akzeptiert Avicenna, der sagt, das Notwendigseinende, das Prinzip, hat alles Möglichseinende hervorgebracht. Indem es das hervorgebracht hat, ist aus dem einen vieles geworden. Wenn es vieles gibt, können die vielen Dinge nicht gleich sein. Also es gibt Gegensätze. Wenn es Gegensätzlichkeit gibt, dann gibt es ganz offenkundig mehr und weniger. Was jetzt auch mit der Nähe zum Ursprung zu tun hat. Vielfalt heißt auch Mangel. Beispiel Farben. Viele Farben. Ist Weiß eine Farbe? Ist Schwarz eine Farbe? Sind das perfekte Farben? Mangel, was er beschreibt dann philosophisch als Privation, also es fehlt etwas, ist aber damit auch Leid. Etwas ist unvollkommen. Und die Dinge müssen geradezu unvollkommen sein, wenn sie aus der Vielheit der Abstufungen, der Grade, der Entfernung vom Ursprung sich immer weiter voneinander entfernen. Und wenn das eine das Gute ist und bleibt, dann wird das andere vielleicht noch stärker von ihm entfernt werden, jedenfalls in vielen unterschiedlichen Graden. Sein Ergebnis ist, das erste Prinzip wollte überhaupt nicht, dass etwas Falsches entsteht. Es ist auch nicht quasi notwendig, essentiell, aber akzidentell ist es so, dass mit der Vollendung des Seins durch die vielen Dinge, die entstehen, auch weniger Perfektes, weniger Gutes, Gegensätzliches, Mangelhaftes, Leidvolles entsteht. Das hat er sehr genau ausgeführt. Bei Avicenna jetzt. Und auch Khayyam. Omar Khayyam. Ah, Khayyam selbst, ja. Er nimmt den Ausgangspunkt und er spricht über die Theodizee deutlicher als Avicenna. Das führt er so aus. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist doch eine Antwort. Aber ist das eine Antwort in dem Moment, wo man Leid erfährt? Hilft es mir dann etwas, wenn ich sagen kann, ach Gott, das ist jetzt Privation und das heißt ja Vielfalt und am Ende ist es für das große Ganze nicht weiter schlimm? Ist das wirklich etwas, was diesem existenziellen Erfahrensein von Leid, von Bösem entspricht? Und das meine ich damit. Also er hat eine rationale Erklärung, warum es geradezu Schlechtes geben muss. Ohne Schlechtes kann es nichts Gutes geben, die uns nicht ganz fremd ist aus der Tradition. Aber er drückt, denke ich, in den Gedichten aus, dass man damit nicht immer zufrieden ist, sondern sich auch immer wieder fragt, warum? Warum muss das jetzt sein? Und das kommt dann zu solchen Ausdrücken wie, wäre es dann nicht einfacher, überhaupt nicht zu sein, um diese Erfahrung nicht zu machen? Also quasi so nicht die Dichtung als Ausweg, wenn man in der Philosophie nicht weiterkommt, sondern als Dichtung, die Fragen erst aufwirft. Also die einerseits die Fragen aufwirft, mit denen man sich in der Philosophie beschäftigen kann, aber die immer auch dafür stehen, ja, jetzt kommen wir jetzt zum Existenzialismus, für so vielleicht auch so ein existenzielles Leiden oder ein existenzielles Gefühl stehen, was aber auch bestehen bleibt, auch wenn ich mich philosophisch mit einem Problem beschäftigt habe. Ich würde es so sagen. Zumal die Ausdrucksstärke natürlich dann sehr viel höher ist. Wir können das auch bei positiven Dingen gehen. Es gibt natürlich von Philosophen Abhandlungen über die Liebe. Aber können die gleiche Intensität haben wie ein Gedicht über die Liebe? Auch da, es ist einfach ein anderes Register. Und das Register, noch einmal, eignet sich nicht für die Madrasa, aber es eignet sich, um Menschen anzusprechen und um Menschen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu teilen, darüber zu sprechen. Das geschieht ja im Übrigen auch in diesen Zirkeln, in denen man über Gedichte spricht. Wenn man sich abends Gedichte vorträgt, dann redet man darüber und dann teilen die Menschen da etwas. Und ich habe sehr stark den Eindruck, dass er sich davon nicht absetzt, sondern dass er sich dem aussetzt und sich da auch hineinbegibt mit seinen Werken. Also in eine ganz andere, nicht akademischen, sondern in einen humanen Austausch, vielleicht sogar Diskurs, den er mit Freunden, mit anderen teilen kann. Also das heißt, zu den Gedichten gehört dann immer noch das gemeinsame Lesen und das gemeinsame Diskutieren oder das gemeinsame Nachvollziehen der Gedichte. Ich denke ja, dass es eben nicht nur darum geht, für sich selbst etwas zu Papier zu bringen, sondern dass es auch Mitteilung ist. Und dass die Mitteilung, gut, in seinem Tagebuch macht man auch Mitteilungen erst einmal an sich, um darüber später wieder nachzudenken. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der ja auch heute noch in Iran abends diese Veranstaltungen, diese Treffen stattfinden, bei denen eine Person anfängt, ein Gedicht aufzusagen, eine andere mit einem anderen reagiert. Das ist ein Austausch von Erfahrungen, von Sprache gewordener Erfahrung. Die hat es damals mit Sicherheit auch gegeben. Wir kennen ja Schilderungen von Majlis, nennt man sich, also Sitzung am Hof. Das hat es auch in Privathaushalten gegeben. Und dort hat man jetzt nicht deduziert philosophische Werke, sondern man hat Einzelfragen aufgeworfen oder literarisch sich geäußert. Literatur dann auch noch mit Musik oft natürlich gekoppelt. Und da hinein wirkt ein solches Gedicht viel, viel stärker als eine Inhaltsangabe eines logischen Werkes. Ja, kommen wir nun zu den verschiedenen Themen, die Khayyam in seinen Gedichten behandelt. Dazu lese ich jetzt mal ein Beispiel vor, das Sie uns dann vielleicht darlegen können. Nämlich, auf Deutsch, das Gute und Böse in der Natur des Menschen, Freude und Trauer, die unser Los und Schicksal sind, lege sie nicht dem Himmelsrat zur Last, denn im Lichte der Vernunft, das Himmelsrat ist tausendmal hilfloser als du. Worum geht es hier? Welche Themen spricht Khayyam hier an? Das ist ein sehr spannendes Gedicht, weil es schon für das Himmelsrat zwei mögliche Deutungen gibt. Das eine ist die vorislamische, man sagt immer altarabische Vorstellung. Dort sprach man vom ewigen Kreislauf der Dinge, Dahra auf Arabisch. Man meinte damit eine ewige Wiederkehr. Und man hat mit diesem Wort zugleich Schicksal gemeint. Etwas ist auf uns und in dem kreisen wir als Menschen. Der Islam hat eigentlich den Anspruch, diesen Kreislauf aufzulösen und zu sagen, nein, nein, das ist linear. Wir gehen von einem Ursprung der Welt, der Schöpfung, auf ein Ende zu. Das ist kein ewiger Kreislauf, in dem sich die Dinge verlieren und keinen Sinn haben, sondern es ist ewigkeitsorientiert, auf etwas zu, teleologisch. Die andere Möglichkeit, das Himmelsrad zu beschreiben, ist aus der Kosmologie. Und da sind wir in der Astronomie. Ptolemaios hatte schon diese Vorstellung. In der islamischen Philosophie bei Avicenna ist sie ganz klar. Da wird zusammengedacht, vom göttlichen Ursprung bis zur Welt, eine Reihe von 10 Intellekten, die gleichzeitig den Kosmos darstellen. Die Intellekte werden den verschiedenen Planeten und Sternen zugeordnet. Der unterste dann der Welt. Auch das kreist. Und auch da geht man davon aus, dass die Bewegungen der Himmel natürlich einen Einfluss hier haben. Die Frage ist, wie groß? Nur auf die Materie hier oder auf den Geist? Nein, nicht auf den Geist, sagt Avicenna, sondern auf den Geist wirken die Intellekte. Aber es ist ein komplexes Gebilde, in dem wir uns befinden und wo die Kräfte der Natur durchaus auch als Kräfte auf diese Welt gedeutet werden. Also haben wir zwei Möglichkeiten dafür. Jetzt sagt er hier etwas im Sinne von, die erste Zeile vielleicht noch einmal. Das Gute und Böse in der Natur des Menschen, Freude und Trauer, die unser Los und Schicksal sind. Das waren jetzt die ersten zwei. Das Gute und Böse lokalisiert er nicht im Himmelsrad, nicht im Kosmos, nicht im Außen, sondern in der Natur des Menschen. Freier Wille. Ich glaube, darum geht es an dieser Stelle. Das ist im Menschen, ob wir gut oder böse sind, liegt in uns. In der zweiten Zeile ist es wieder eine interessante und vielleicht zu einfache Übersetzung. Denn da spricht er von Freude und Leid und Los und Schicksal. Los und Schicksal sind im Arabischen und Persischen, was davon genommen ist, Qaza und Qadar. Vorherbestimmung, göttliche Prädestination. Glück und Unglück sind in der Regel im Islam nicht bezogen auf diese Welt, sondern auf das Jenseits. Also, das heißt Paradies oder Hölle. Da würde hier gesagt, man denkt darüber im Sinne von Vorherbestimmung. Das steht, also Zeile 1 und 2 stehen in Spannung. Eins ist der freie Wille des Menschen und zwei ist, ja, Glück und Unglück sind doch vorherbestimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh Gott, jetzt bin ich in diesen Kräften und bin denen ausgeliefert. Und jetzt kommt die Vernunft, der Intellekt, der überlegen ist, wie er sagt, in der dritten und vierten Zeile. Wenn wir das noch kurz lesen. Lege sie nicht dem Himmelsrat zur Last, denn im Lichte der Vernunft, das Himmelsrat ist tausendmal hilfloser als du. Also wir sind nicht den kosmischen Kräften unterworfen. Wir können nicht mit Astrologie alles erklären und bestimmen, die Sterne entscheiden über uns, sondern wir sind da in dem Großen und Ganzen, aber am Ende kommt es auf den Intellekt an, auf die Vernunft an. Das ist spannend. In Zeile 1 hätten wir ein Gut und Böse in unserer Natur, was ja offenkundig mit unserem Verstand auch zu tun hat. Der Intellekt ist natürlich in Gott. Der oberste Intellekt ist das Göttliche. Also nicht die Kraft von Sternen, die Kraft von Umdrehungen, die Kraft von Druck und so weiter, die aufeinander wirken, was ja die Astronomen berechnet haben, auch damals schon, ist das, was uns determiniert, sondern es ist die Vernunft und es bleibt hier offen, wo, aber es liegt nahe zu sagen, die Vernunft ist natürlich im Ursprung der Welt, also bei Gott sowieso, aber sie ist auch bei uns. Also rede dich nicht raus. So würde ich das jetzt positiv deuten, im Sinne von, ich lege die Hände in den Schoß, denn diese kosmischen Kräfte bestimmen mein Leben. Nein, deine Vernunft ist viel mehr als materielle Kraft. Also auch so ein bisschen Aufruf zu Selbstverantwortung. Ich würde diesen Vierzeiler gerne in diesem Sinne so lesen. Er sagt ja nicht, dass man alles versteht. Er sagt nur, dass man eine Vernunft hat und die ist eigentlich größer als die Elemente und die Materie um uns herum. Dann schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Sie haben ja vorher schon gesagt, Wein kommt auch vor und jetzt haben wir gleich eins mit Wein. Trink Wein, denn das Firmament führt deine und meine Zerstörung im Schilde. Setze dich ins Grün und trink klaren Wein, denn dieses Gras wird reichlich aus deinem und meinem Staub wachsen. Um was geht's hier? Wie ist der Wein zu verstehen? Das steht in einer gewissen Spannung auch zu dem Gedicht davor natürlich. Ja, es hört sich so fatalistisch an. Ja. Im Gegensatz zu Selbstverantwortung und so. Und jetzt ist so, okay, trink einfach Wein. Ja, aber wieder ist es ja etwas, was sich dagegen wehrt, dass irgendwelche natürlichen Kräfte, also die Vorstellung damals waren die vier Elemente. Die Elemente haben alle Kräfte in sich und die wirken aufeinander und so wird ein komplexes Ganzes. Und auch da spielt er den Einfluss, den man diesen Kräften zusprechen könnte, wieder herunter. Gleichzeitig kommt da so etwas, könnte man sagen, Fatalistisches hinein, weiche dem aus, gehe auf den Wein. Jetzt ist die Frage, genau, was ist es? Was ist der Wein? Ist der Wein die Freude? Ist der Wein die Liebe? Ist der Wein die Vernunft? Es wäre falsch, für alle Verse bei Khayyam festlegen zu wollen, dass der Wein immer genau das sein muss. Er kann das, das und das sein. Nun, wenn man sich zurückzieht, wenn man auf die Wiese geht und das Ganze jetzt erst einmal nur innerweltlich betrachtet, dann kommt man zu dem pessimistischen Schluss, der ja dann dort steht, nun alles vergeht und wir werden irgendwie zu Staub. Mhm. Und dann wächst neues Gras und quasi wie dieses Rad, was wir vorher hatten, das dreht sich einfach weiter. Da ist also die Frage, ja, gibt es dann überhaupt ein Jenseits, die da zumindest offen bleibt? Also man kann das dagegen lesen. Wieder aber ein Einwand von mir gegen die Übersetzung, wie sie da steht. In der zweiten Zeile ist sie verkürzt. Wenn wir die zweite Zeile nochmal lesen. Also, das ist zusammen, trink Wein, denn das Firmament führt deine und meine Zerstörung im Schilde. Ja, das Wort dein und mein ist die Verkürzung. Es steht nämlich da, an dieser Stelle, deine und meine reine Seele. Chorne Pork, Manuto. Was ich nachher mit Hawk, Manuto, Staub. Deine und meine reine Seele. Wenn das noch hinzugenommen wird und wenn man sagt, die Kräfte in der Natur, unser biologisches, materielles Leben, beeinträchtigt unsere reine Seele, dann wird daraus ein anderer Vers. Dann geht die reine Seele vielleicht den Umweg über den Wein, sortiert sich dann und das, was bleibt auf dieser Welt an Materie und als quasi Vergänglichkeit, aus der neue Blumen wachsen, wäre der Leib. Wieder kann ich nicht sagen, dass es unbedingt so ist, aber wenn es eine reine Seele gibt und die Kräfte dagegen operieren, würde ich schon denken, dass sie bei ihm eine Rolle spielt, da natürlich in der Philosophie die Seelenlehre das Entscheidende ist, das Bleibende, also das, was du selbst bist, ist die Seele. Dafür gibt es ja die berühmten Vergleiche bei Avicenna, dass man, wenn man gar nichts von sich weiß, immer noch weiß, dass man selbst ist, selbst auf Arabisch und auf Persisch. Nafs ist gleich Seele. Auch da könnte man ihn wieder anbinden. Also man kann das pessimistisch lesen, man kann das meinethalb auch mal nihilistisch lesen, aber ich frage mich, ob dann die Nuancen alle mitgedacht sind und ob man nicht bei einer aufmerksamen Lektüre gezwungen wäre, mindestens die Termini, die in der Philosophie auch vorkommen, ernst zu nehmen und nicht über die hinwegzugehen. Und das wäre in dem Fall John Seele. Und sind diese Themen, die wir jetzt hier in diesen zwei Gedichten aufgegriffen haben, sind die charakteristisch für die Dichtung Khayyams? Sie gehören mit zu den Themen, um die er auf jeden Fall kreist, immer wieder. Wenn man das einmal von außen betrachtet, also was es alles für Auslegungen gab, was ist denn quasi das Hauptmoment bei Khayyam? Dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir hatten vorhin schon diesen Freigeist und Hedonisten. Das wurde von einigen dann noch ein Stück weiter gedacht im Sinne der Atheist. Dafür gibt es, glaube ich, keine eindeutigen Belege. Es gibt keinen einzigen Vers, in dem eine Leugnung Gottes explizit wäre. Es gibt die Möglichkeit einer Kritik, also man könnte auch sagen eine Anfrage an Gott. Ich nehme ein anderes Beispiel, was mir immer sehr anschaulich erschien. Der Schöpfer, der den Bestand der Natur verschönert, aus welchem Grund überlässt er ihn dem Verfall? Wenn er, das heißt der Bestand, sich gut erwies, warum ihn zerbrechen? Wenn die Form sich schlecht erwies, wessen Fehler war's? Da gibt es einen Gott, es gibt einen Schöpfer, mit dem das Ganze beginnt. Der hat die Natur eingerichtet, schön gemacht. Aber sie begegnet uns heute auch als bedrohlich, als Last. Das haben wir ja von anderen Stellen auch gehört. Warum hat Gott das zugelassen? Warum wird das Leben, die Welt auch zu einer Last für uns? Das ist, glaube ich, die Frage. Denn wenn die Welt gut ist, warum lässt er es zu? Und wenn sie doch nicht so gut ist, warum hat Gott nichts Besseres geschaffen? Also das wäre eine Anfrage an aber eine Gottesvorstellung, die er zunächst einmal akzeptiert. Aber nicht eine Infragestellung. Das wäre jedenfalls sehr weit interpretiert des Schöpfers. Der Schöpfer ist das erste Wort hier in diesem Vers. Gut, also Kritisches im Sinne von, ich bin mit theologischen Erklärungen über den guten, perfekten Gott nicht so ganz einverstanden. Und ich glaube, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Er ist gegen Theologie. Er ist auch kein Theologe. Er hat auch unseres Wissens nach keiner Schule angehört. Was ist das, gewöhnlich oder eher außergewöhnlich für ungewöhnlich. Selbst in der Avicenna-Rezeption wissen wir von vielen, das ist ein Ascharitischer, das ist eine bestimmte Schule, das ist ein Mu'tazilitischer. Bei ihm kommt Theologie einfach nicht vor. Und ich habe den Eindruck, dass er den Theologen nicht zutraut, dass sie Lösungen haben. Andere waren da auch sehr skeptisch, aber er nimmt es überhaupt nicht auf in seiner Gedankenwelt. Also er findet die Dogmen, wie sie vorgestellt werden von den verschiedenen Schulen, unzureichend. Das Gottesbild, was die entwerfen, mit seinen Eigenschaften, mit all seinen Namen und. Damit hat er nicht viel zu tun. Also ich würde daraus einen antidogmatischen Chayam, vielleicht sogar einen antitheologischen Chayam machen, aber nicht einen atheistischen Chayam. Jetzt, was es natürlich auch gibt bei ihm, ist dieser Moment, den man pessimistisch nennen könnte. Die Stimmung, die ihrerseits durchaus ins Negative gehen kann. Auch dafür gibt es Beispiele. Ich nehme ein eindrückliches. Wenn hier sein, also in der Welt sein, mein Wille wäre, ich hätte es verworfen. Wenn fortgehen auch mein Wille wäre, warum sollte ich gehen? Nichts wäre besser in dieser verfallenen Schenke als keine Ankunft, kein Aufenthalt und kein Abschied. Das hatten Sie ja vorher schon angesprochen, Sie das, vielleicht wäre es besser, einfach nicht zu sein. Warum müssen wir das eigentlich alles? Also die Frage, die man sich aufgrund der Unbill des Lebens stellen kann, der Wein ist ja hier im Hintergrund da, wir sind in einer Schenke, die Welt ist eine Schenke, aber es ist eine verfallene Schenke. Es ist keine schöne, es ist keine, die uns erleichtern würde und so weiter. Also dieses, ja. Der Pessimismus ist aber jetzt nicht etwas, der durch alle Gedichte hindurchgeht, sondern es ist vor allen Dingen dieses Skeptische, also die Grenze unseres Wissens. Zwei Beispiele. Der Kreislauf, der unser Kommen und Gehen umspannt, hat keinen erkennbaren Anfang oder sichtbares Ende. Niemand hat diesen Umstand ganz begriffen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Er sagt nicht, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Er sagt, es hat keinen erkennbaren Anfang. Er sagt auch nicht, dass niemand etwas begriffen hat. Er sagt, niemand hat den Umstand ganz begriffen. Also die, vorhin hatten wir die Perle, das Wesen der Verifikation. Man kommt nicht bis zum Ende. Da ist immer noch ein unerklärbarer Rest, skeptischer Rest. Oder, anderes Beispiel, letztes Beispiel jetzt meinerseits, das Geheimnis der Ewigkeit kennst weder du noch ich. Weder du noch ich können dies Rätsel lesen. Wir beide reden diesseits des Schleiers. Wenn der Schleier fällt, bleibt nichts von dir und mir. Das hört sich jetzt auch nach jenseits Skepsis an. Ja, aber wieder ist es möglich, das unterschiedlich zu lesen. Zunächst einmal, es gibt einen Schleier, es gibt ein Diesseits und Jenseits. Also die Vorstellung von einer Transzendenz, die uns gegenübersteht, einer Welt der Herrlichkeit und so weiter, wie andere damals gesagt haben, stellt er nicht in Abrede. Jetzt sagt er aber, alles, was wir wissen, worüber wir reden, ist diesseits des Schleiers. Wir schauen nicht dahinter. Das wäre wieder so eine Warnung, euer metaphysisches Erklären und theologisches Erklären. Ihr tut so, als würdet ihr hinter den Schleier blicken. Wir können es doch nicht. Und dann der letzte Satz. Wenn der Schleier fällt, bleibt nichts von dir und mir. Gut, wer auf Pessimismus geht und Nihilismus geht, wird sagen, es bleibt nichts. Wer vorsichtig ist, wird sagen, ja, wenn der Schleier fällt, wenn wir in das Transzendente kommen, dann bleiben weder du noch ich so, wie wir jetzt sind. Vielleicht sind wir dann Teil, etwas pantheistisch formuliert, eines Ganzen, göttlichen Ganzen. Dann bleiben wir nicht als Individuen mit unserem Körper, sondern dann lösen wir uns in etwas Größeres auf und sind im Bachter Wujud, im Meer des Seins, das dann aber offen ist nach oben und nicht nur ein horizontales, in dem wir jetzt schaukeln und uns quälen. Das ist möglich. Also genau an der Stelle, wo er skeptisch ist und sagt, es gibt einen Schleier, wir dringen nicht hindurch, öffnet er im Grunde wiederum die Tür und sagt, kann sein. Es gibt etwas Jenseitiges, aber das ist dann nicht mehr individuell du und ich, sondern das ist. Averroes hatte die Lehre später, übrigens gar nicht so viel später, dass alle Menschen ein Intellekt sind, ein gemeinsamer Intellekt. Ich will darauf überhaupt nicht hinaus, aber die Möglichkeit, das Vorankommen, das Ziel des Menschengeschlechts in einem gemeinsamen Denken erleben, mit Gott verbunden, sich vorstellt, die ist da, die wäre dann nicht nur seine eigene. Gut, es kommt also ganz stark darauf an, was wir annehmen, bevor wir den Text lesen. Wir können dann überprüfen und können gewisse Lesarten durchhalten. Bei anderen müssen wir sagen, das geht dann nicht. Ich würde die Lesarten nicht absolut priorisieren, im Sinne von, das ist alles immer skeptisch oder es ist alles immer agnostisch, das ohnehin nicht. Es geht eher um die Grenzen des Wissens. Es geht nicht darum, dass man gar nichts weiß. Aber mit der Idee zu sagen, die offenen Enden seines Denkens, Fühlens zum Teil auch, sind in den Gedichten ausgedrückt. Und die Prosatexte waren das, womit er so halt den Unterricht gestaltet hat. Und dann haben wir eine Figur, die sich müht um die Wiedergabe von verantwortbarer Lehre, der die Lehre beschränkt auf Philosophisches, der es nicht kombiniert mit theologischen Lösungen, sondern es bei dem belässt, wir reden über das Sein, wir reden über Essenz und Existenz, das hat er auch gemacht, wie es Avicenna sagt, aber wir reden jetzt nicht über Gott und wir beschreiben nicht Gott und all diese Dinge. Vorsicht. Also der eigentlich sehr klar Philosoph ist, aber eben ein untheologischer und gleichzeitig dann sagt, ja, diese Philosophie, sie hilft mir, aber sie ist nicht die Lösung aller meiner Rätsel. Hat auch etwas Sympathisches, finde ich. Mhm. Und so diese Themen der Gedichte, so auch eben so ein Antidogmatismus, Skeptizismus, aber kein absoluter, der wird sich ja dann gut mit dem vertragen, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt zum Schluss noch ganz, ganz kurz. Wie sprechen denn die Gedichte von Khayyam zu Ihnen? Es ist so, dass es im Persischen Gedichte gibt von so viel größerer Eleganz und Feinheit bei anderen Dichtern, dass sie als literarische Dokumente anderen Gedichten nicht gleichrangig sind. Also ein Hafiz-Gedicht ist eine andere Größenordnung und ist ästhetisch eine ganz andere Herausforderung für den Leser. Umgekehrt, ein Hafiz-Gedicht sich zu merken, zumal als Nicht-Perser, ist unendlich schwierig. Ein Khayyam-Gedicht hat etwas so Pointiertes, hat etwas so Zupackendes, dass es berührt, aber so momentan. Also es bringt etwas auf den Punkt, was einen nachdenklich macht. Und es lässt einen auch die Person irgendwie nachempfinden. Also es ist, die Distanz zu ihm ist nicht wirklich groß. Er wirkt sehr modern, würde ich sagen. Und das ist auch im Übrigen bei der Lektüre, also wenn man mit anderen zusammen liest, auf Khayyam gehen alle sehr schnell ein, können alle sehr schnell reagieren. Das zeigt ja schon, dass es eine zutiefst humane und direkte Dimension dabei gibt. Also, literarisch eher lakonisch, würde ich sagen, und nicht der Ausbund an Poetik, den man sich vorstellen könnte. Ich wüsste keine wirklichen Vergleichsbeispiele, die sind alle relativ schwierig. Ich wage eines, da bin ich aber jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts, deutsche Sprache. Ein Hafiz ist für mich jemand, den ich mit Rilke oder mit Hofmannsthal vergleichen würde. Omar Khayyam, Gottfried Benn. Einfach von der Art der Sprache und von der Stimmung, die sich damit ausdrückt. Und mit denen allen kann man ja sehr viel anfangen, aber auf unterschiedliche Weise. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen, Herr Rudolf. Ich bedanke mich für die Einladung und für das sehr schöne Gespräch. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken wir uns fürs Dranbleiben. Wenn Ihnen jetzt noch etwas auf der Zunge brennt, hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder teilen Sie Ihre Gedanken zum Thema Weisheit mit der Metis-Gemeinschaft über unser Portal. Auf dem Metis-Portal veröffentlichen wir Beiträge zu verschiedenen Weisheitsthemen, seien es Erfahrungsberichte oder allgemeinere Überlegungen. Wir sind gespannt auf Ihre Texte und andere kreative Beiträge. Weitere Infos zu den Einreichungen und zum heutigen Podcast finden Sie in den Anmerkungen zur Sendung unten. Produziert wurde der Podcast von Martin Münich mit Unterstützung der ETH Zürich und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.